Alles das hatte er gesagt, ohne dabei die Pfeife aus dem Mund zu nehmen. Nun klappte er sein Buch wieder auf und setzte seine Lektüre fort. Der Junge wandte sich zum Gehen, doch dann drehte er sich noch einmal um und sagte leise, »Nicht alle Kinder sind so, wie sie sagen.« »Ach so?« Der Mann zog in gespieltem Erstaunen die Augenbrauen hoch. »Dann bist du wohl vermutlich selbst die große Ausnahme, wie?« Doch Manieren hast du nicht für 5 Pfennig, sonst hättest du dich wenigstens erst mal vorgestellt. Ich heiße Bastian. Bastian Balthasar Bux. Ziemlich kurioser Name mit diesen 3 Bs. Naja, dafür kannst du nichts. Ich heiße Karl Konrad Koriander. Das sind 3 Ks. Brummte der Alte. Stimmt. Er paffte einige Wölkchen. »Naja, ist ja auch ganz gleich, wie wir heißen, da wir uns ja doch nicht wiedersehen. Jetzt möchte ich nur noch eins wissen, nämlich wieso du vorhin mit solchem Karacho in meinen Laden eingebrochen bist. Machte ganz den Eindruck, als ob du auf der Flucht gewesen wärst. Stimmt das?« Bastian nickte. Sein rundes Gesicht wirkte plötzlich noch etwas blasser als vorher. »Vor wem bist du denn weggelaufen?« »Vor den anderen.« »Vor welchen anderen?« »Den Kindern aus meiner Klasse.« »Warum?« »Sie lassen mich nie in Ruhe.« »Was tun sie denn?« »Sie lauern mir vor der Schule auf und dann schreien sie lauter so Sachen. Sie schubsen mich herum und lachen über mich.« »Und das lässt du dir einfach so gefallen? Warum gibst du ihnen nicht einfach eins auf die Nase?« »Nein, das mag ich nicht. Und außerdem, ich kann nicht gut boxen.« »Mit anderen Worten, du bist ein Schwächling, wie?« Bastian zuckte die Achseln. »Aber reden kannst du doch immerhin. Warum gibst du ihnen nicht heraus, wenn sie dich verspotten?« »Das habe ich einmal gemacht.« »Na und?« »Sie haben mich in eine Mülltonne geschmissen und den Deckel zugebunden. Ich habe 2 Stunden gerufen, bis mich jemand gehört hat.« Und jetzt traust du dich nicht mehr.« Bastian nickte. »Also ein Angsthase bist du obendrein.« Bastian senkte den Kopf. »Wahrscheinlich bist du ein rechter Streber, wie? Der Klassenbeste mit lauter Einsern. Der Liebling aller Lehrer, nicht wahr?« »Nein, ich bin letztes Jahr sitzen geblieben.« »Gott im Himmel, also ein Versager auf der ganzen Linie.« Bastian sagte nichts. Er stand einfach nur da. »Was schreien sie denn so, wenn sie dich verspotten?« Bastian zögerte, ehe er aufzählte. »Spinner? Mondkalb? Schwindler?« »Spinner? Warum?« »Ich red manchmal mit mir selber.« »Was redest du denn da zum Beispiel?« »Ich denk mir Geschichten aus. Ich erfinde Namen und Wörter, die es noch nicht gibt.« »Und das erzählst du dir selbst? Warum?« »Naja, sonst ist doch niemand da, den sowas interessiert.« Herr Koriander schwieg eine Weile nachdenklich. »Was meinen denn deine Eltern dazu?« Bastian antwortete nicht gleich. Erst nach einer Weile murmelte er, »Vater sagt nichts, sagt nie was. Es ist ihm alles ganz gleich.« »Und deine Mutter?« »Die ist tot.«